Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labertzin mit meiner Wenigkeit, dem Aushilfsjedi und dem Mann, mit dem man sowas von sondieren kann. Glück auf, hier ist das Zeilenende. Das war ja richtig poetisch, wenn nicht sogar poetisch. Ja. Schiebst du mir jetzt eine Analsonde in den Hintern? Nein. Aber wir blicken ja zurzeit in den Abgrund. Zurzeit. Also wir haben jetzt noch nicht mal Friedrich Merz zum Kanzler gewählt und... Ich möchte bitte an dieser Stelle betonen, dass ich nie und unter keinen Umständen Friedrich Merz zum Kanzler wählen würde. Okay, ja, aber Deutschland hat ihn noch nicht mal fertig zum Kanzler gewählt und im Grunde hat man eigentlich schon wieder Bock auf Neuwahlen, nur hat man eigentlich auch schon wieder keinen Bock auf Neuwahlen, wenn man weiß, wenn man Neuwahlen macht, dann wird es vielleicht nur noch schlimmer. Ja, vor allen Dingen muss man die Trixi Storch wieder so viel sehen. Genau, und da liegt auch schon der Hund begraben. Also wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass wenn jetzt die Grünen beispielsweise der ganzen... Sondiererei der CDU, CSU und SPD einfach mal nicht zustimmen und sagen, hier, keine Ahnung, ob wir eure Steuergeschenke irgendwie mittragen wollen, aber irgendwie wollen wir das nicht. Also so, klar kann man Reiche reicher machen, aber dann muss man das eben nicht über Staatsschulden machen und über Sondervermögen dann quasi Schuldenbremsen auflösen und auf der anderen Seite Steuern senken. dann wirkt es wie ein Steuergeschenk, merkst du selbst, lieber Fritze. ja, also so könnten die Grünen quasi Nein sagen. Mhm. Und das haben sie ja am Anfang dieser Woche auch gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir noch nicht, wie der Donnerstag ausgegangen ist. Ja, aber wir sind ja gute Dinge. Die Grünen sind ja nicht umsonst nicht die Sozialdemokraten. Das heißt, sie würden uns zumindest damit überraschen, wenn sie umfallen würden. Bei den Sozen würde ich 2 Monatsgehälter drauf wetten, dass die ihre Meinung nochmal ändern. Bei den Grünen würde ich vielleicht nur 1 Monatsgehalt wetten. Naja, man muss ja noch dazu sagen, die Grünen sind damals auch nicht umgefallen, als es um die Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg ging. Also... Oh mein Gott, das ist die beste Einordnung der Situation, die ich jemals überhaupt gehört habe. Was denn? Es soll ja demnächst auch mal um deutsche Geschichte hier gehen. Also wir können da schon mal drauf schauen. Die Deutschen waren weder am die Grünen waren weder am Ermächtigungsgesetz beteiligt noch an den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg. Also das muss man immerhin mal. Ja, nein. Also ich habe das wirklich also mit großer Anerkennung und Begeisterung. Also ich höre Heinrich August Winkler in Jubelschreie ausbrechen, ob dieser adäquaten historischen Einordnung deinerseits. Gut, das heißt aber, wenn die SPD merkt, dass die CDU und sie möglicherweise gar keine Sondervermögen kriegen und sich denken, ja gut, da haben wir vielleicht doch keine Lust zu regieren. Oder vielleicht dreht ja auch Fritze Merz am Rad und sagt, nö, mit den Sozen will ich ja dann gar nicht, wenn ich keine Schulden machen kann, dann kann ich es denen ja nicht in die Schuhe schieben. Ja. Da bleibt eben dann nur noch eine Regierung und das ist die AfD. Ja. Darf ich übrigens zum Thema Sondervermögen noch einen Vortrag machen, der wahrscheinlich exklusiv zuerst in diesem Podcast geäußert wurde? Nee, hau raus. Also, die SPD, die könnte ja eigentlich, die könnte einfach ein Sondervermögen claimen. Weil die SPD im Osten ist ja durch die Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD zur SED geworden. Das heißt, die SPD ist eigentlich die legitime SED-Nachfolgepartei und könnte problemlos das Parteivermögen zurückverlangen und das zum Sondervermögen Bundeswehr erklären. So als milde Gabe an den deutschen Staat. Ja, das wäre eine schöne Idee. Genau, so viel zum Thema deutsche Geschichte. Ja, du wirst lachen. Ich stelle mir ja eh die Frage, wenn jetzt der Bundestag diesem Sondervermögen zustimmt. Ja. Wie schnell muss denn das Sondervermögen dann ausgegeben werden? Weil das Sondervermögen darf ja nur für so eine Krisensituation eigentlich benutzt werden. Bis zum Ende der Legislaturperiode von Friedrich Merz. Ich würde das einfach mal pauschal als Krisenzeit definieren. Also 16 Jahre. Mindestens. Okay. Aber nehmen wir mal an, die SPD sagt jetzt dann auch, ach so, nee, wir wollen gar nicht. Oder Fritz Merz sagt, na, wenn ich keine Schulden machen kann, und kann ich den Sozen auch nicht in die Schuhe schieben, dann brauche ich die ja gar nicht. Dann mache ich halt einfach das, was ich auch kann, nämlich mit der AfD koalieren. Mhm. Und wir beide wissen, dass es natürlich, ja, da wird er einige Kröten schlucken müssen, aber er wird zumindest andere Sachen verbessern können. Es ist eine Störchen, keine Kröte. Dann wird die Störchen Kröten schlucken müssen. Ist es egal. Fakt ist auf alle Fälle. Ich hätte gerne von dir 7 Zahlen. Ja. Und danach hätte ich gerne nochmal 7 Zahlen. Okay. 7 ja, und zwar Zahlen, von 1 bis 20. Okay, 7 Zahlen von 1 bis 20 und dann nochmal 7 Zahlen von 1 bis 20, die aber andere Zahlen als die ersten 7 sind. Habe ich das richtig? Genau, also oder lass es uns anders machen. Wir gehen jetzt einfach Zahlenpaare durch. Du nennst mir zweimal zwei Zahlen von jeweils 1 bis 20 und die stellen wir gegenüber und das machen wir 7 Mal. Okay, ja. Dann fangen wir doch mal mit der 7 an. 7 und? Und stellen sie der 11 gegenüber. 11, okay. Dann es kommt jetzt 17 und 4. Die 3 und die 19. 3 und die 19. Jetzt die 17 und die 4. 17 und die 4. Dann hätte ich gerne die 1 und die 13. Ja, die sind bei 4 Paaren. 2 und die 16. 2 und 16. Ja. Dann müsste die 9 noch frei sein. Ja. Und die 15? Ja, die ist auch noch frei. Es fehlt noch 2 Zahlenpaare. Ja. Habe ich die 3 schon vergeben? Ja, hast du. Die 3 und die 19. Es ist noch offen. Die 5, die 6, die 8, die 10, die 12, die 14, die 18 und die 20. Die 18 und die 10, bitte. Und die 18 und die 10, okay. Und dann brauchen wir noch ein Paar, richtig? Nein, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Du kannst jetzt noch Folgendes machen. Möchtest du Steuersenkungen? So pauschal? Ja? Nein. Okay. Dann brauchst du keine weitere Zahl. Gut, die erste Zahl, die du dir jetzt rausgesucht hast, ist jeweils die Verbesserung einer Errungenschaft der demokratischen Gesellschaft. Okay. Also das verbessern wir. Auf der anderen Seite schaffen wir einfach mal die Dinge im Interesse der AfD natürlich ab, die du als zweites genannt hast. Okay. Und das sind halt jeweils so Sachen, muss man halt gucken. Also wir fangen mal an mit der 7. Mhm. Verbessert werden. Das ist so herrlich. Nicht die CDU. Aber verbessert werden die sozialen Sicherheitssysteme. Renten, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen schützen Menschen vor existenzieller Not. Und die verbessern wir. Okay. Freust du dich? Und wie ich mich freue. Mehr Rente für alle. Okay, du scheinst da wirklich glücklich zu sein. Ich bin immer glücklich, wenn es mehr Rente für alle gibt. Weil wenn, dann ist auch mehr Rente für Friedrich Merz und dann muss der arme Mann nicht mehr mit 70 noch Bundeskanzler werden. Okay. Weißt du, was du geopfert hast? Robert Habeck auf einem Altar so mit Abraham Isaak mäßig. Nein, also du hast für die Stärkung von sozialen Sicherheitssystemen musst du leider opfern Antidiskriminierungsgesetze. Cool. Das heißt, ich darf, wenn das weg ist, darf ich Trixi von Storch eine dumme Schnepfe nennen, ohne dafür belangt zu werden, dass ich sie missvögelt habe. Wenn ich sage, dass die Störchin eine Schnepfe ist, was ist denn das? Speziesistisch? Wahrscheinlich Speziesdiskriminierungsverwechslung, Missspeziesierung. Also mit anderen Worten, du verbesserst quasi die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen, allerdings schützt du nicht mehr bei Herkunft, Geschlecht, Religion oder Sexualität. Das heißt auf Deutsch, es kriegen wahrscheinlich dann nur noch, keine Ahnung, naja, die kriegen auch Männer, alle mehr Männer Rente. Aus dem christliche Männer aus dem Sauerland, die hetero sind, Rente oder ja, so. Ja, nee, also es kriegen schon alle mehr Rente, aber dafür gibt es kein Antidiskriminierungsgesetz mehr. Ja, schon erst mehr Rente und dann Abschaffung von Diskriminierung, nicht umgekehrt. Nein, das wird ja beides zugleich umgesetzt. Das ist ja eine Regierung, die du jetzt quasi als CDU-AfD-Koalition sondiert hast. Traumhaft, okay. Ja, nur dazu, ich hab mir 20 Errungenschaften, gesellschaftliche und demokratische Errungenschaften mal einfach rausgesucht und ja. Okay. Ich dachte, das kann man mal so gegeneinander werten, weil das werden ja Dinge sein, die man demnächst vielleicht opfern muss, wenn man so in etwa könnte unter Umständen tatsächlich auch einfach der Koalitionsvertrag zwischen diesen beiden Parteien zustande kommen. Naja, du darfst ja eins nicht vergessen, es geht ja Friedrich Merz nicht darum, irgendwas für Deutschland zu tun, sondern Steuergeschenke zu verteilen und irgendwie an die Macht zu kommen aus Rache an Angela Merkel. Was? Also wie gesagt, er ist ja noch nicht mal zum Kanzler gewählt und die einen würden es Wählerverarsche nennen oder einfach lügen. Die anderen nennen es er tritt von einem Wahlversprechen zurück. Er verzichtet auf ein Wahlversprechen. Also er ist quasi noch nicht mal Bundeskanzler und muss schon von irgendwas zurücktreten. Genau, ja, er verzichtet auf ein Wahlversprechen, genau. Das ist so. Das muss ich mir merken, das muss ich mir für meinen Freund merken, dass ich auf ein Geburtstagsgeschenk einfach, dass ich auch darauf verzichte, ihm eins zu machen. Das wird ihn bestimmt freuen. Gut, als nächstes mal schauen, was dir davon wichtiger ist. Du hast gestärkt die Pressefreiheit. Ja. Freust du dich? Ja, es ist okay. Also wenn es in diesem Land mehr Pressen gibt, dann kann man auch mehr Schrott beseitigen. Abgeschafft hast du im Gegenzug allerdings die Gewaltenteilung. Ja gut, Gewaltenteilung, Gewaltenschmeilung. Also das kann man ja schon bei Montesquieu nachlesen. Das muss man gar nicht so eng sehen. Braucht da auch gar nicht unbedingt drei. Ich meine, wenn man die Presse stärkt, dann hat man ja eine neue Gewalt. Dafür kann man ja irgendwie Exekutive einfach auch mal abschaffen, oder? Ja, das habe ich mich gerade eben gefragt. Wenn die Presse die vierte Gewalt ist, du aber die Gewaltenteilung abschaffst, dann schaffst du quasi was? Na, also eine außerparlamentarische Gewalt oder eine außerstaatliche Gewalt? Oder gliederst du dann die Gewalt der Presse auch ein? Naja, den Reichstag hat es ja formal bis Ende des Zweiten Weltkriegs auch gegeben, ohne dass der nennenswerterweise legislativ tätig war. Also von daher ich möchte jetzt nicht sagen, dass Friedrich Merz mit per Führererlass regieren könnte, aber er würde sich auch nicht dagegen wehren, wenn man ihm das antragen würde, behaupte ich jetzt mal. Du weißt schon, was der Unterschied zwischen Friedrich Merz und Trump ist. Die sauerländische Herkunft. Okay. Ich wollte mal fragen. Ich dachte jetzt vielleicht, Merz schreibt mit 4 Buchstaben, Trump mit 5. Das kommt drauf an, den du fragst, ob man Merz mit 4 und Trump mit 5 Buchstaben schreibt. Wegen des Umlauts, meinst du? Nee, wegen Leserechtschreibschwäche. Okay. Weil Merz könnte ja auch. Ja. Du hast verbessert die internationale Zusammenarbeit. Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Ja, Demokratien setzen sich nämlich für Frieden und Menschenrechte weltweit ein. Ja gut, ist ja okay. Kann ich mich ja international für einsetzen, muss ich ja zu Hause auch nicht achten. Also ist ja total legitim. Genau, die 4 allerdings. geopfert hast du eben gerade die Versammlungsfreiheit. Menschen dürfen sich dann halt nicht mehr friedlich versammeln und demonstrieren. Also du arbeitest quasi international zusammen, also quasi in einem Europa der nationalen Völker oder nationalistischen Völker, aber dafür dürfen sich deine Leute zu Hause gar nicht mehr versammeln. Aber wieso? Ich kann ja international auch einfach mich extrem gut mit, sagen wir, Ungarn, den USA, Russland ins Benehmen setzen, Argentinien, China, Also da kann man schon eine Allianz der Willigen gründen, denke ich. Also mit anderen Worten, wir fassen wir mal kurz diese drei Schritte schon mal zusammen. Das ist schon mal sehr interessant. Die Presse darf quasi berichten, wo sie möchte. Ja. Aber es finden die Demonstrationen, die gegen den Staat sein könnten, ja eigentlich gar nicht mehr statt, weil die Versammlungsfreiheit ist aufgehoben worden. Also dann hat die Presse quasi keine Demonstrationsberichterstattung mehr, weil es gibt keine Demonstration mehr. Hier hat die Presse auch viel weniger Stress, mit ihrer großen Verantwortung umgehen zu müssen, oder? Also es ist ja voll die nette Servicedienstleistung von mir. Stell dir das mal vor, wenn in jedem Kuhkaff Deutschlands plötzlich eine Demonstration stattfindet, die regionaljournalistische Infrastruktur gäbe es ja gar nicht, darüber zu berichten. Ja, das Schöne ist, die Renten- und Krankenversicherung ist zwar dann auch geklärt. Also da wird auch keiner dagegen demonstrieren, weil du darfst ja nicht demonstrieren. Und das Thema mit Antidiskriminierung, da kann dann auch keiner dagegen da könnte die Presse auch total frei darüber berichten, dass man jetzt endlich wieder diskriminieren darf. Die Presse könnte sogar selber diskriminieren. Wäre das nicht schön? Ja, es ist ja auch keine Zensur. Jetzt pass auf. Die Eins ist, jetzt wird's abstrus, denn es wird zwar nicht diskriminiert, es wird zwar weiter in Zukunft dann diskriminiert, weil die Abschaffung von Antidiskriminierungsgesetzen natürlich stattfindet, aber Eins ist allgemeines Wahlrecht. Ja. Also unabhängig von Geschlecht, Einkommen und Herkunft dürfen alle wählen, sie werden danach allerdings wieder diskriminiert. Ja, also wählen darf jeder. Aber wir hängen dann einfach tatsächlich unter diese Wahlurnen. Dann machen wir direkt so einen Schredder. Das sorgt dafür, dass die Stimme auf geheim bleibt. Weißt du, wenn das niemand mehr auswerten kann, dann kann man ja nicht mehr nachvollziehen, wer dafür was gestimmt hat. Das ist total praktisch. Ah, was hier übrigens nicht steht, ist also allgemeines Wahlrecht heißt ja einfach nur, dass du wählen darfst. Da steht aber nicht Gleichwertigkeit der Stimme. Ja. Das heißt auf Deutsch, du darfst zwar wählen, aber deine Stimme ist unterschiedlich wert, weil Antidiskriminierungsgesetz. Ja, nee, ist einfach gar nichts wert, weil ich leg am Ende ja fest, ich habe ja die Legislative quasi schon abgeschafft. Genau. Abgeschafft wird übrigens Bürgerbeteiligung, also direkte Demokratie durch Volksentscheide und Bürgerinitiativen. Perfekt. Das wird abgeschafft. Perfekt, ja. Gut, braucht ja eh keiner, weil du kannst ja nicht für solche Sachen demonstrieren. Ja, das fügt sich nahtlos in mein Konzept der schreddernden Wahlurne ein. Gut, gestärkt wird die Meinungsfreiheit. Jeder Mensch kann seine Meinung frei äußern, ohne staatliche Repressionen fürchten zu müssen. Perfekt, ja. Ich weiß auch schon, wie wir das umsetzen. Du holst J.D. Vance als Pressesprecher? Nein, jeder Bürger bekommt einfach, weißt du, statt Steueridentifikationsnummer und so ein Kruschgedöns bekommt einfach jeder zwangsweise einen eigenen X-Account angelegt, der auch bespielt werden muss. Okay. Aber im Gegenzug übrigens, ich finde das so heftig. Als ich die Liste gemacht habe, da dachte ich so, eigentlich willst du auf nichts verzichten, aber auf 7 Sachen musst du verzichten. Übrigens, du hättest auf ein 8. verzichten müssen, wenn du eine Steuersenkung jetzt haben wollen. Die 16 ist übrigens Schutz von Minderheiten. Also die werden nicht nur diskriminiert, sie werden auch nicht geschützt. Ja, perfekt. Also endlich können Sauerländer schonungslos diskriminiert werden und alte weiße Männer. Ist doch ein Traum. Ja, also ich kann es jetzt nur noch mal sagen. Also wir haben gestärkte soziale Sicherungssysteme, wir haben gestärkt die Pressefreiheit, wir haben gestärkt die internationale Zusammenarbeit, wir haben gestärkt das allgemeine Wahlrecht. Verbessert wird natürlich auch die Meinungsfreiheit. Also das darf dann wirklich jeder sagen, wahrscheinlich, was er will. Man darf ja nichts mehr sagen heutzutage. Aber im Gegenzug abgeschafft wurde bisher die Antidiskriminierungsgesetze, der Schutz von Minderheiten. Bürgerbeteiligung wird auch komplett abgeschafft. Demonstrationsfreiheit, also Versammlungsfreiheit wird abgeschafft und die Gewaltenteilung sowieso. Also ja, also was die Abschaffung angeht, sehe ich bislang keinen großen Unterschied zu dem, was in den USA aktuell passiert. Ja, ich dachte, okay. Also es ist so schön, wenn du, weil du musst ja, also bei all diesen Errungenschaften, die ich mir da notiert habe, muss man sich ja immer überlegen, die wurden ja irgendwann mal eingeführt, erkämpft oder ja, aber aus reiner Vernunft irgendwann mal eingeführt. Ja, aber Herr Aushelfs-Sede, wir müssen einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und mal progressiv vorangehen. Wir müssen alte Zöpfe abschneiden und uns von liebgewonnenen, aber überkommenen Institutionen einfach mal trennen und mal disruptiv mehr Musk und Milai wagen hier und mal was Neues ausprobieren. So. Ah, es ist so herrlich. Ich möchte bitte mitlachen. Die nächsten zwei Dinge, die jetzt kommen, setze ich mal zusammen. Denn die 9 und die 18 sind die beiden Dinge, die du stärkst. Du stärkst die Bildungsfreiheit. Also Zugang zu kostenloser Bildung für alle. Ja. Unabhängig vom sozialen Hintergrund. Das heißt auf Deutsch, du diskriminierst die Leute zwar und schützt sie auch nicht. Also das heißt auf Deutsch, du kannst jeden in der Bibliothek verprügeln, aber er hat unabhängig von der sozialen, vom sozialen Hintergrund von jeglicher Minderheit zumindest kostenlosen Zugang zur Bücherei. Ja, ist doch gut. Also er muss nicht irgendwie unten im Keller lesen. Ja. Im Zweifel, aber ja. Ja, ich würde sagen, wir führen auch einfach Bookfights ein. Immer freitags nachmittags in der Bibliothek. Einer kriegt irgendwie Marxens Kapital, einer kriegt irgendwie Hitlers Mein Kampf und dann dürfen die gegeneinander damit auf Leben und Tod sich aufeinander einprügeln. Und jetzt pass auf, 18, und jetzt wird's bitter, weil in dieser utopischen Stärkungsgeschichte wäre es zwar schön, dass das gestärkt wird, aber mit all dem, was wir schon jetzt abgeschafft haben, wird also einer Dystopie, ist 18 tatsächlich sogar eigentlich gar nicht schön. Ja, dann schieß los. Schulpflicht. Ja, super. Bildung ist ein Grundrecht und eine Pflicht, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Das heißt auf Deutsch, du kannst gar nicht dich nicht in der Schule blicken lassen, um gehänselt zu werden oder diskriminiert zu werden oder ungeschützt irgendwie, ne? Ja, also ja. Du weißt ja, die Schule ist die auch die Schule der Demokratur und das ist schon wichtig, dass die alle da sind, weil die müssen ja auch zu Soldaten und Soldatinnen ausgebildet werden. Nee, nur Soldaten, die dürfen ja diskriminieren. Okay, dadurch, dass du sowieso nicht demonstrieren darfst, ist das nächste eigentlich sehr, sehr schön. Ja. Weil die Presse ja frei darüber berichtet, nämlich transparente Regierung, Informationsfreiheitsgesetze ermöglichen Bürgerinnen Einsicht in staatliches Handeln, das wird abgeschafft. Perfekt. Perfekt. Also es wird noch nicht mal, also du brauchst dann keine Transparenz, weil das interessiert ja niemand, das kann ja niemand dagegen. Ja, was soll da bitte auch berichtet werden in unserer großartigen Regierung? Also was sollte denn da intransparent bitte passieren? Also und die 10, die ist tatsächlich ziemlich unsinnig, weil wir ja eh schon die Judikative abgeschafft haben. Nein, wir haben die Legislative abgeschafft. Nee, Gewaltenteilung abgeschafft. Yeah, dann, Exekutive und Legislative und Judikative. Das darf ich mir ja wohl selber aussuchen, welche Gewaltenteilung ich abschaffe. Naja, es ist ja, die Gewaltenteilung ist ja komplett abgeschafft. Und dementsprechend, im Gegenzug gibt es unabhängige Gerichte und rechtsstaatliche Verfahren eben auch nicht mehr. Ja, das ist auch total in Ordnung. Also ich habe diesen Irrsinn sowieso nie verstanden, warum man in Deutschland je nach Region ein unterschiedliches Nationalgericht haben sollte. Es zählt einzig das, was im Sauerland gegessen wird. Ja, schön. Also kannst du dir so eine Republik oder so ein Land noch vorstellen? Also, siehst du sowas überhaupt noch auf der Welt irgendwie? Warte mal, diese Folge erscheint am Sonntag. Ja, oder am Samstag. Am Samstag, wer weiß, was bis dahin in den USA noch passiert. Also sie haben noch ein paar Tage Zeit. Aber das Interessante ist tatsächlich, wenn du die, also ich habe mir wirklich mal 20 Sachen zusammengesucht, wo ich mir dachte, was macht eigentlich so eine Demokratie und so eine Gesellschaft aus? Also was sind so Sachen? Ich habe übrigens Gleichheit nicht aufgeschrieben, weil Gleichheit wäre so ein Bügelbrett, weißt du, wie ich meine? Also im Verhältnis zu Freiheit, Freiheit hast du ja ganz viele, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, dies, das, Bildungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Dahingegen wollte ich jetzt die Gleichheit nicht setzen, weil die Gleichheit wird halt in so Sachen wie Schutz von Minderheiten und Antidiskriminierung abgebildet, also Gleichheit an sich. Habe ich in mehrere Sachen gepackt, wie zum Beispiel auch Gleichheit von Geschlechtern. Du möchtest etwa sagen, dass all diese 27,7 Geschlechter, die wir so kennen, dass die alle gleich sind? Also zumindest solltest du sie gleich berechtigen. Lässt das nicht den Friedrich hören. Okay. Fehlt dir jetzt eigentlich bei den Dingen, die wir hatten, also bei den 14, die wir hatten, es fehlen ja noch 6. Kannst du dir überlegen, was davon noch möglich ist? Ich hoffe, ich habe meinen Flug gebucht, bevor die Reisefreiheit abgeschafft worden ist. Reisefreiheit habe ich nicht aufgeschrieben, nee. Also, Freizügigkeit? Freizügigkeit habe ich auch nicht aufgeschrieben. Also, wie gesagt, ich habe 20 Sachen zusammen. Perfekt, also das heißt, ich kann weiterhin ausreisen. Dann ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, was wir noch abschaffen. Gut. Soll ich dir sagen, was ich noch habe? Ja, ich bitte darum, dass wir hier... Also, die Gleichberechtigung der Geschlechter habe ich noch aufgeschrieben. Ja gut, also die stärken wir jetzt oder schreiben wir sie ab? Das wäre jetzt deine Aufgabe. Du kannst jetzt noch, zu den anderen Sechsen, die noch übrig sind, quasi noch deinen Senf dazugeben. Perfekt. Also ich würde das, dafür gibt's dann halt Steuererhöhungen, ne? Das ist dir klar. Ja, das ist in Ordnung. Also für Steuererhöhungen bin ich ja sowieso immer zu haben, also vor allen Dingen für die Reichen. Ich finde das in so einer Konstellation auch nur konsequent, einfach Reiche stärker zu besteuern. Wie gesagt, also bei Friedrich Merz weiß man nie, welche Überzeugung der morgen hat. Also ich würde schon sagen, dass wir das mit der Gleichberechtigung der Geschlechter einfach abschaffen, weil dann kann ich die Tricks hier aus dem Kabinett wieder rausschmeißen. Oder weißt du was? Nee, ich hab eine bessere Idee. Wir haben ja noch 6 offen. Mhm. Ich nenne dir jetzt jeweils 2 und du musst dich für 1 entscheiden und das andere musst du schlechter machen. Okay. Wobei das jetzt wirklich einfach ist beim ersten. Ja, schieß los. Die 5 und die 6, Gleichberechtigung der Geschlechter oder Religionsfreiheit? Ja, also ich würde Religionsfreiheit schon behalten und dafür die Sache mit der Gleichberechtigung der Geschlechter abschaffen. Wie gesagt, gute Gründe, ich will Trixi von Storch loswerden. Okay, 8 und 12 sind jetzt offen. Das sind Arbeitnehmerrechte oder lieber Umweltschutzgesetze. Kann ich auch beides abschaffen? Ja, weißt du, die spannende Frage ist an der Stelle, könnten wir Arbeitnehmerrechte bitte noch stärken? Umweltschutzgesetze brauchen wir nicht, weil der Planet geht eh vor die Hunde, oder? Also ich finde es schon. Zumindest die Arbeitnehmer, die nächsten 10 Jahre, solange dieser Planet noch existiert, zumindest ist gut und gerne in diesem Land leben wollen. Also ich finde, man kann das eine durchaus mit dem anderen verbinden. Also ich meine, wenn das hier eh immer heißer wird und heißer, dann brauchen wir eh irgendwann Siesta und dann kannst du auch nicht länger als 30 Stunden in der Woche arbeiten. Also, ne, also Arbeitnehmerrechte rauf und Umweltstandards runter. Okay. Man muss das auch einfach mal produktiv sehen. Wenn die Welt vor die Hunde geht, dann ist es auch mit der Koalition vorbei. Okay, und last but not least, Datenschutz oder Wissenschaftsfreiheit? Datenschutz auf jeden Fall behalten. Also ich schredder doch nicht umsonst die Stimmen direkt, wenn sie in die Urne gegangen sind, damit die Anonymität und die Geheimhaltung geschützt wird, um dann im Internet die Leute rausposaunen zu lassen, wofür sie dann doch abgestimmt haben, mit Klarnamenpflicht. Wo kommen wir denn dahin? Nee. Also schon Datenschutz. Daten müssen geschützt werden. Und vor allen Dingen auch, weißt du, diese ganzen Zahlungsströme, die in die Taschen von Jens Spahn möglicherweise wandern, die müssen ja auch geschützt werden. So, lass uns mal ganz kurz über Wissenschaftsfreiheit noch sprechen. Es gibt ein deutschsprachiges Land, ich sage jetzt mal nicht, welches aus Datenschutzgründen. Ja. Dieses Land hat entschieden, dass wissenschaftliche Arbeiten, die vom Staat gefördert werden, bitte in deutscher Sprache verfasst werden müssen. Mhm. Interessant. Jetzt könnte man ja sagen, so aus reiner Logik, damit es die Deutschen auch lesen und verstehen können, könnte man ja fast sagen, klingt ja logisch, ne? Naja, also Wissenschaft hat schon immer so funktioniert, dass sie sich eigentlich eine Lingua Franca gebildet hat und das ist halt nicht Deutsch, außer in, also es gibt tatsächlich gewisse Fächer, in denen tatsächlich auch unter Umständen auf Deutsch publiziert wird, wenn man ausländisch spricht. Es sind aber vor allen Dingen so mehr so uninteressante Orchideenfächer wie Philosophie und Geschichte. Ja, aber genau da liegt der Hund begraben. Ja, wenn der Hund begraben ist, dann ist er ja sowieso ein Thema für die Geschichte. Siehst du, ich sage ja, da liegt der Hund begraben. Und wenn es der Pudelskern ist, dann ist eigentlich ein philosophisches Thema. Das eigentlich Spannende ist ja, ich habe ja ein Fach studiert, in dem du, oder ich habe meine Magisterarbeit in einem Fachbereich sogar geschrieben, in dem kriegst du halt einfach, wenn du die deutsche Literatur oder Wissenschaftsliteratur nimmst, dann hast du halt immer das Problem, die ist eigentlich 10 Jahre hinterher. Weil in den Beziehungen der Theorien der internationalen Beziehungen, da bist du halt einfach im internationalen Bereich, da beschäftigst du dich natürlich mit allen möglichen Staaten in Zusammenarbeit und das ist halt einfach auf Englisch publiziert. Ja gut, du hättest dich ja auch einfach mit den deutsch-österreichischen Beziehungen beschäftigen können, oder? Ist ja auch international. Also, oder haben wir Österreich schon wieder eingemeindet? Ja, aber dafür hätte ich dann irgendwelche Themen in internationalen Beziehungen finden müssen, wo irgendein großes bilaterales Thema dann doch ein bisschen spannender ist, und das gab's halt irgendwie nicht. Ja, es ist schade, dass du so früh studiert hast. Ne? Heutzutage hättest du über den Ideologieexport von Martin Sellner vielleicht. Das wäre ein schönes Thema für internationale Beziehungen eigentlich. Na, das wäre dann eher was politische Theorie gewesen, wahrscheinlich sogar. Naja, da gibt's ja auch Einreiseverbote, an die er sich nicht hält. Da hätte man doch schon mal den Fall aufarbeiten können. Ich musste die Tage schmunzeln. Irgendwer sagte, in einem Rahmen Universität wäre es so, dass die Leute sich ducken und nicht hingucken, wenn der Prof durch die Reihen geht. Mhm. Woraufhin ich mir nur dachte, hä? Also in der Schule war das möglicherweise so, dass viele sich duckten und dachten, nee, Prof, sprich mich bitte nicht an. Aber ich entsinne mich jetzt nicht, dass es in der Uni so war. Also in der Schule natürlich Lehrer. Aber in der Uni haben die Profs eigentlich nicht die Leute aufgerufen und quasi irgendwas abgefragt, zumindest nicht in Vorlesungen. Im Gegenteil, da waren die Profs ja eigentlich happy, wenn du deine Hand gestreckt hast und zumindest dich irgendwie ein bisschen beteiligt hast. Und du dann quasi... Also, hat die Person verraten, was sie studiert? Das war längst vorbei schon, das Studium. Okay. Ja, ja. Aber das Witzige ist, ich habe mir nur gedacht, nee, also in PT, politische Theorie, war es eigentlich eher so, dass es einige Studenten gab, die im Gegenteil einfach die Hand oben hatten und quasi, wie sagte mein Dozent mal so schön, sie agieren hier auch als Agent Provocateur. Ja, sehr schön. Ja, als wir Benjamin Barber und Co. Benjamin Button? Nein, Benjamin Barber. Durchsprachen, ja. Möchtest du jetzt noch ein fünfminütiges Referat über den Barbier Benjamin halten, oder? Nö. Gut. Möchtest du in meinem wunderbaren, in meiner wunderbaren neuen Welt leben, die ich gerade geschaffen habe? Nein. Möchtest du lieber in einer Welt leben, die von einer großen Koalition mit Friedrich Merz als Kanzler beherrscht wird, leben? Also, ich meine, der Unterschied ist auch nur graduell. Du meinst die Kleinkroko oder die, wie heißt's? Naja, ich bin ja der Meinung, dass das... Haselnuss? Ja, es ist schwarz-braun, juhu, Heino. Also für mich ist es ja sowieso noch die Kroko-Koalition und es ist mehr so Kasperle-Theater. Die Krokus-Koalition. Oh ja, der Frühling. Mit Worten auszudrücken. Die Kroken, sie blühen. Was ist eigentlich der korrekte Plural von Krokus? Krokusse? Das klingt doch scheiße. Ja, aber es heißt ja auch nicht Globen, sondern Globusse. Es gibt nur einen Globus, da braucht man keinen Plural. Naja, wenn du mehrere... warst du schon mal auf so einem Festival? Was für ein Festival? Naja, sowas wie zum Beispiel Umsonsten draußen oder sowas. Nee, was nix ist, was nicht kostet, ist auch nix. Da fahren die ja auch mit solchen großen Gefährten hin, da kann man pinkeln, das sind quasi sogenannte Globus. Oh, das sind Globusse, aber keine Globusse, du. Der feine Unterschied im Deutschen, sehr wichtig. Der feine Unterschied. So, stimmt, von wem war dieses Buch? Französischer Soziologe. Ich wollte gerade sagen, das hatte gerade auf der Metaebene sehr viel Humor. Pierre Bourdieu. Gut, dann... Aber es ist der feine, nicht der kleine, ne? Ja. Dann freue ich mich jetzt auf dein kleines Impulsreferat zum Thema Der feine Unterschied. Und sage an dieser Stelle Tschüss und falls er wirklich in der Republik von Zeilenende in seiner schwarzbraunen Republik leben wollt, schmeißt mal in die Kommentare. Falls ihr in einer anderen Republik leben wollt, schmeißt auch mal in die Kommentare. Wo wollt ihr leben? Tschüss. Naja, das Schöne ist, wir haben ja Wissenschaftsfreiheit, da kann man einfach auch irgendwie die Werke von Didier Eribon und seinen Schriftstellerkollegen lesen, da kriegt man das viel schöner aufgeschlüsselt. An dieser Stelle sage ich mit meinem Literaturtipp Tschüss und die nächsten 4 Jahre einfach sehr viel lesen, Politik wollt ihr nicht mitmachen.